Einheit 4. D. Übung 1b. Guten Abend, meine Damen und Herren. Viele Menschen sind in den letzten Jahren zu uns gekommen. Es ist für sie aber oft nicht einfach, eine Arbeit in Deutschland zu finden. Migranten machen sich deshalb öfter selbstständig als Deutsche. Haben Sie gewusst, dass mehr als 700.000 Unternehmer in Deutschland ausländische Wurzeln haben? Die Migranten haben über 1 Million Jobs geschaffen. Sie sind Restaurantbetreiber, Bäcker, Kioskbesitzer, Gemüsehändler, Bauunternehmer oder arbeiten im Handwerk. Ich habe heute einen Gast im Studio, der auch den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen ist. Guten Abend, Herr Massouli. Guten Abend. Woher kommen Sie, Herr Massouli, und wie lange sind Sie schon in Deutschland? Ich komme aus dem Iran, aus Qom. Ich bin vor 3 Jahren mit meiner Frau und meinen Kindern nach Deutschland gekommen. Warum haben Sie sich selbstständig gemacht? Im Iran habe ich im Lokal meiner Eltern kochen und backen gelernt. Nach dem Integrationskurs habe ich eine Weiterbildung für Bäcker gemacht und auch ein Praktikum in einer Bäckerei. Dann habe ich eine kleine Bäckerei für arabische Spezialitäten eröffnet. Ich wollte mein eigener Chef sein. Hatten Sie keine Angst vor der Selbstständigkeit? Natürlich. Sich selbstständig machen heißt auch viel Stress und viel Verantwortung haben. Und natürlich gibt es auch ein großes finanzielles Risiko. Aber ich habe mich sehr gut vorbereitet. Verdienen Sie mit der Bäckerei auch genug Geld? Reich werden wir bestimmt nicht. Aber meine Bäckerei hat eine gute Lage in der Nähe vom Bahnhof und wir haben viele Kunden. Sie müssen sicherlich sehr viel arbeiten. Natürlich. Ich fange morgens sehr früh an und wir haben 6 Tage in der Woche geöffnet. Meine Frau und ich arbeiten meistens 60 Stunden pro Woche. Im Moment können wir es uns nicht leisten, einen Mitarbeiter einzustellen. Vielleicht geht das in einem Jahr. War es schwer, einen Kredit von der Bank zu bekommen? Es war nicht einfach. Aber ich hatte ein bisschen Eigenkapital und einen guten Geschäftsplan. Vielen Dank für das Gespräch. Ich bewundere Ihren Mut und wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank.